Gedenken aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gedenken. Seit du zerflossen bist in Dunst und Geist, verfängt sich liebend und wie nie vertraut mein Blick im Raum, wenn das Gewölk zerreißt und in den Äther seine Pforten baut. Da, in dem tief gegrabenen Gefild des klarsten wolkenlosen Flecks Azur, seh ich dich ohne Umriss, ohne Bild, als Schein und Schatten, Hauch und Seelenspur. Um einen Schimmer, der als Abglanz blieb, kreist aller Traum. An jede Schwungkraft schließt sich unserer Seele namenloser Trieb, bis er mit einem Punkt des Alls verfließt. Ende von Gedenken, aufgenommen von Sonja.